vergesst eure Gewalt. Im Namen des Volkes, die mehr Herrlichkeit. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes, ich schüre den Hass. Im Namen des Volkes, ich gebe dir Gas. Die erste Mehrheit, die da oben steht. Wo ist das Volk, das dahinter steht? Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Sind es sie, die rufen nach einer starken Hand, nach Arbeitslage und Kassett, nach Macht und Land? Sind es sie, die rufen nach einer starken Hand, nach Arbeitslage und Kassett, nach Macht und Land? Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Auf Tränen ganz geschmeckt. Im Namen des Volkes. Zeigen sie Blut geleckt. Im Namen des Volkes. Rohe Gewalt. Im Namen des Volkes. Sie machen nicht kalt. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes.